Also wollte Jesus Christus so viel leiden? Frage 108. Jesus wollte so viel leiden, um der göttlichen Gerechtigkeit reichlicher genug zu tun, also überreichlich unsere Erlösung zu wirken, um uns seine Liebe deutlicher zu zeigen und um uns größte Abscheu vor der Sünde einzuflößen. Drei verschiedene Gründe. Ja. Eine überreichliche Erlösung. Niemand kann sagen, ja, also Grad und Grad geht sich halt aus. Die Verdienste Jesu Christi für die Sünden oder für die Sünden gewisser, wie in der Zeit vom heiligen Augustinus manche gelehrt haben. Also nur die Nordafrikaner können erlöst werden. Unsinn, ja. Um uns seine Liebe deutlicher zu zeigen, dass er sich nichts erspart hat, dass er alle Mühen, alle Leiden auf sich genommen hat, so wie der liebe Gott sie vorgesehen hat, ja, um seine ganze Liebe zu zeigen und um uns größte Abscheu vor der Sünde einzuflößen, weil die Sünde eben der eigentliche Grund sind, die eigentliche Ursache für das Erlöserleiden Jesu Christi. Hätte es keine Sünde gegeben, hätte Gott trotzdem Mensch werden können. Das wissen wir nicht, wie es dann gewesen wäre. Der heilige Thomas sagt nein, aber andere sagen ja. Jedenfalls hätte es keinen Erlösertod gegeben, wenn es keine Sünde gegeben hätte. Hätte keinen Sinn gehabt.